Wir haben eine Botschaft an euch. Hört uns jetzt verdammt gut zu. Wir warnen euch noch dieses eine Mal. Wenn ihr da nicht verschwunden seid, könnt ihr euch auf was gefasst machen. Ihr sprecht nun mit gespaltener Zunge. Ihr lügt, wo ihr geht und steht. Jetzt ist Schluss, wir lassen euch hochgehen. Ihr werdet sehen, wie schnell der Wind sich dreht. Das hier ist eine echt ernsthafte Drohung. Unser Zorn auf euch ist grenzenlos. Hey, kapiert ihr, dass das Spiel jetzt aus ist? Oder seid ihr dafür auch zu doof? Wir verfolgen euch gnadenlos, da gibt es keine Wahlen. Und wenn's das Letzte ist, was wir tun, wir wollen euch hier mit malen. Letzte Warnung, letzte Warnung, letzte Warnung. Euch nichts angeht. Ihr macht nur Mist bei allem, was ihr tut. Wir legen euch jetzt das Handwerk. Was ihr bisher gebracht habt, war genug. Ihr habt im Cyberspace nichts zu suchen. Deshalb schmeißen wir euch hochkant raus. Wir sagen's euch nochmal im Guten. Haut lieber ab, sonst schalten wir euch. Thank you.